Hier ist Antenne Düsseldorf. Einen schönen guten Morgen, ich bin Daniel Dehling mit diesen Themen für Sie. Air Berlin hat Flugbetrieb eingestellt, Trachau hat Regionalregierung abgesetzt und das Wetter hat am Nachmittag Regen im Gepäck. Es ist 6 Uhr. Wissen, was wichtig ist. Jetzt Antenne Düsseldorf Nachrichten. Die insolvente Air Berlin hat in der Nacht ihren Flugbetrieb eingestellt. Um 23:45 landete die letzte Air Berlin-Maschine in Berlin-Tegel. Dort hatte vor fast 40 Jahren alles begonnen. Am Flughafen Tegel war für uns Dirk Steinmetz dabei. Kein Sturm hält sie auf, unsere Air Berlin. Diesen Werbesong haben sie hier öfter angestimmt auf der Besucherterrasse des Flughafens Tegel. Die vielen, vielen, vielleicht sogar hunderte Air Berlin-Mitarbeiter. Die Stimmung, naja, so eine Mischung aus Trauerfeier und Volksfest. Und jeder landende oder startende rot-weiße Flieger ist gleich bejubelt worden. Als Flug AB6210 dann aber aufsetzt, da haben doch viele Tränen in den Augen. Manche wissen, wie es weitergeht, aber viele auch nicht. Ein Teil der Air Berlin-Flotte wird zu EasyJet wechseln. Der britische Billigflieger hat in der Nacht angekündigt, 25 Flugzeuge zu übernehmen. Außerdem will EasyJet Mitarbeitern des Flugpersonals von Air Berlin Arbeitsplätze anbieten. Die spanische Regierung hat das Regionalparlament in Katalonien abgesetzt. Die Entscheidung werde schon an diesem Samstag greifen, kündigte Ministerpräsident Rajoy am Abend an. Das Parlament in Barcelona werde aufgelöst und kurz vor Weihnachten gebe es Neuwahlen. Die Bundesregierung ist auf der Seite Rajoys, die Souveränität und territoriale Integrität Spaniens bleibe unverletzlich, erklärte Regierungssprecher Seibert. Aus Berlin berichtet Dirk Zeitler. Von Anfang an hatte sich die Bundesregierung, wie auch die EU, auf die Seite der Zentralregierung in Madrid geschlagen und viele katalanische Unabhängigkeitsbefürworter damit bitter enttäuscht. Hatten sie im Konflikt mit Madrid doch auf eine europäische Vermittlung gehofft. Mit dem Votum des Regionalparlaments für die Unabhängigkeit holen sich die Separatisten bei der Bundesregierung wieder eine Abfuhr. Es handele sich um einen erneuten Verfassungsbruch, sagte Regierungssprecher Seibert. Weihnachtsbäume werden in diesem Jahr wohl nicht teurer. Der Erzeugerverband sagte, die Kunden können mit stabilen Preisen rechnen. Die beliebte Nordmann-Tanne liege demnach bei 18 bis 23 Euro je Meter. Blaufichten kosten um 13 Euro, Rotfichten um 8 Euro. Wichtig ist den Kunden demnach immer häufiger, dass der Weihnachtsbaum in Deutschland gewachsen ist. Insgesamt dürften rund 25 Millionen Weihnachtsbäume verkauft werden. In der Fußball-Bundesliga ist der 10. Spieltag gestartet. Zum Auftakt trennten sich Mainz 05 und Eintracht Frankfurt 1:1. Am Nachmittag spielen unter anderem Bayer Leverkusen gegen den 1. FC Köln, Borussia Mönchengladbach bei Hoffenheim, Schalke gegen Wolfsburg und Dortmund in Hannover. Und das waren die Nachrichten mit Daniel Dehling. Das Wetter. Im Laufe des Tages wird der Wind immer kräftiger und stürmische Böen sind dabei. Am Nachmittag kommt dann auch Regen zu uns nach NRW. 10 bis 13 Grad sind drin. Morgen Schauer, ab dem Mittag aber freundlicher und dazu vor allem in Westfalen Sturmböengefahr bis 15 Grad. NRW Verkehr. Aktuell keine Staus, aber die A1 Dortmund-Euskirchen ist zwischen Köln-Niel und Köln-Bockelmünd in beiden Fahrtrichtungen wegen Bauarbeiten im Kreuz Köln-Nord gesperrt. Antenne Düsseldorf am Wochenende. Hallo, hier ist Dennis Kreumann. Machen Sie sich ein gemütliches Wochenende mit uns. Haben ja ziemlich früh damit angefangen. 6 Uhr gleich 4 Minuten. Draußen fühlt es sich nach Herbst an. Dieser Song, der klingt nach Herbst. Kaleo, Way Down We Go. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And way down we go, go, go, go, go, go. Way down we go, go, go, go, go. So way down we go, go, go, go, go. Way down we go. Whoa, you let your feet run. Time has come as we all go down. Yeah, but for the fall, ooh, my heart, do you dare to look me right in the eyes, yeah. Oh, cause say we run you down, down to the dark. Yeah, someday we run you down, down to the fall. And they we oh, oh, oh, oh, oh, we're down, we go, oh, oh, oh, oh, say we're down, we go, ooh, oh, cause say we run you down, down to your car, oh, way down. Time. I'm serious as cancer when I say rhythm is a dancer. Neues für Sie im besten Mix, The Night Game. Auf den Song freue ich mich schon, es ist ein richtiger Ohrwurm. Hören Sie sich mal an, gibt es gleich bei uns Once in a Lifetime. Jetzt ist es 13 Minuten nach 6. Augenblick mal vorgestellt. Wir haben über 1 Million Visits, Unique Visits, die wir erreichen. Das ist viel. Und damit sind wir im Moment das reichweitenstärkste deutschsprachige kirchliche Internetangebot. Die Rede ist von katholisch.de, dem Internetportal der katholischen Kirche in Deutschland. Das tagesaktuell rund um den katholischen Glauben und die Kirche berichtet. Ein Besuch ist nicht nur morgen am Tag des Internets ein Muss, Geschäftsführer David Hober. Wenn man an Nachrichten aus der katholischen Kirche, aber auch aus der Weltkirche interessiert ist, dann bietet katholisch.de, glaube ich, einen umfassenden Einblick über das, was diskutiert wird, was auch gesellschaftlich natürlich relevant ist, aber auch innerkirchlich relevant ist. Und das ist noch längst nicht alles. Hinzu kommen Erklärvideos wie die Reihe Katholisch für Anfänger. Kurze Videos im Comic-Stil, die alles rund um den katholischen Glauben ganz einfach und witzig erklären. Zum Beispiel, wer ist eigentlich der Papst? Das ist der Papst. Ja, irgendwie ist der Papst auch eine Art König. Ein kleiner allerdings. Und auch die sozialen Medien hat katholisch.de im Blick. Auf einer riesigen multimedialen Pinnwand werden sämtliche Postings quasi in Echtzeit abgebildet. Von den Nachrichten aller deutschen Bistümer, katholischer Organisationen und Hilfswerke bis hin zum Vatikan. Kommentieren? Absolut erwünscht, so David Hober. Das ist ja ein Ziel auch von katholisch.de, Leute mit uns ins Gespräch, mit Kirche ins Gespräch zu kommen und mit unseren Themen, weil es sozusagen eine qualitative Arbeit ist im Social Media. Also bei uns geht es nicht darum, ob man was liked oder nicht, sondern kommen wir mit den Leuten in die Diskussion. Und dazu ist jede und jeder eingeladen. Mehr auf augenblickmalonline.de und natürlich katholisch.de. Johanna Risse von der katholischen Kirche für Augenblick mal. Neon lights shining off of the bodega. It's been weeks since I got up out of bed. I pushed her father for nothing but the silence. Sometimes it's nice to just be alone. Up and down, ship the rock around the diamond. Sometimes it skins me down to the bone. Wake the dead and dream of the angel, the sinner, the saint. Dealer's got 21, that's Brooklyn, or maybe it's fate. You put the handgun down, the bag down, and give it away. Got your eyes wide open the moment that you could be saved. Blue sun rising away. Get 11:30 with a headache that's been pounding for months. Something's different, a hot Indian summer. The body's waking up in the trunk. Help me, I need a voice. I need a reason, need anything but smoke in my lungs. Flush it down, watch it spin around to freedom. The bathroom floor is temple for some. Wake the dead and dream of the angel, the sinner, the saint. Dealer's got 21, that's Brooklyn, or maybe it's fate. You put the handgun down, the bag down, and give it away. Got your eyes wide open the moment that you could be safe. in a lifetime. I'm down on my knees. I'm down on my knees. Well, I'm down on my knees.

so how come when I reach out my fingers, it seems like more than distance between us? In this California kingdom, we're 10,000 miles apart. I've been California wishing on this star for you. Sometimes weak, sometimes strong. There's no river too wide that can't be crossed. Shoe shot, cold feet. When the waves are too high, just swim beneath. Hey, hey, don't get lost in the crowd. Hey, hey, don't be afraid. There's no second best, you can have it all. Go far, but stay close. What's written in the stars, no one knows. Hey, hey, don't get lost in the crowd. Hey, hey, don't be afraid to get loud. Say what you want. You wanna say, I know I won't break, I got no one.

somebody I can miss. I want something just like this. Samstagmorgen, ihr Start ins Wochenende mit uns, 6.42 Uhr. Antenne Düsseldorf. Morgen, Dennis Greulmann ist hier. Zum letzten Mal die roten Schokoherzen im Flugzeug. Damit geht eine Ära der deutschen Fluggeschichte zu Ende. Letzte Nacht landete die allerletzte Maschine der insolventen Air Berlin am Flughafen Düsseldorf. Unser Reporter hier, Robert Janz, war vor Ort. Robert, was war denn das für eine Atmosphäre da? Ich würde sagen, das war gestern Nacht ein sehr emotionaler Abschied. Auf der Flughafenterrasse versammelten sich bereits ab dem frühen Abend hunderte Zuschauer und die sind aus ganz unterschiedlichen Gründen gekommen.

Ein harter Job, der mir trotzdem Freude bereitet, weil wir ein super Team sind, gut bezahlt werden und eine wertvolle Arbeit leisten. Werde Notfallsanitäter bei der Johanniter-Unfallhilfe. Jetzt bewerben unter besserfüralle.de. Sparen. Während Janine Kunze noch übt, hat Poco eine kleine Überraschung für Sie. 20% Rabatt auf alles. Als Dankeschön für alle unsere Kunden. Bis Montag in allen Poco-Märkten. 20% auf alles. Alles klar, alles Poco. Hallo, wir wollten eigentlich ans Meer, aber dann ist unser Auto kaputt gegangen. Wir buchen Sie raus aus dem Alltag und schicken Sie in die Sonne. Endlich Urlaub mit Altours. Einfach auf den Urlaubs-Abi sprechen. Warum sind Sie urlaubsreif? 01371 36 50 50 für 14 Cent die Minute aus dem deutschen Festnetz. Mobil maximal 42 Cent. Hören Sie Ihre Stimme im Programm und melden sich rechtzeitig zurück, heißt es für Sie endlich Urlaub mit Altours. Alles aber günstig. Die aktuelle Aldi-Angebotsvorhersage. Chupa Chups Mini im 30er-Beutelmix. Dieses Wochenende zum Aldi-Preis von 1,39 Euro. Jeden Tag besonders. Einfach Aldi. Das Futterhaus. Der Fachhändler fürs Heimtier wird 30. Jetzt Jubiläumsangebote sichern. Zum Beispiel Pedigree. Die 800-Gramm-Dose für 99 Cent. 30 Jahre das Futterhaus. Die mit dem gelben Hund. Tierisch gut. Die neue About You App ist da. Die erste Fashion App, die versteht, wie du bist und dich inspiriert, wie du willst. Genau dich mit deinem Style. Lad dir jetzt die neue About You App und finde aus über 1000 Topmarken, was wirklich zu dir passt. Bei uns immer versandkostenfrei und 100 Tage kostenlose Rückgabe. About You. Jedes Teil dein Style. 30 Jahre das Futterhaus. Jetzt Jubiläumsangebote sichern, aber nur noch bis Samstag. O2 präsentiert das größte Wow aller Zeiten. Megadaten zum Megapreis. Ab sofort mehr Highspeed-Datenvolumen in den neuen O2 Free Smartphone-Tarifen. Zum Beispiel O2 Free M mit 10 GB pro Monat für nur 29,99. So neu, so hot. So McDonald's. Knackige Wurst, herzhafte Röstzwiebeln, würzige Gurkenscheiben in einem knusprig getoasteten Brötchen. Mit Ketchup und Senfsoße. Mmh, der McDonald's Hotdog. Schon probiert? Hol dir zum O2 Free M jetzt das Huawei P10 plus Gratis-Tablet für nur einmalig 1 Euro. Ach, es ist mal wieder soweit. Bei dem Usselwetter brauche ich was Deftiges. Natürlich dein Lieblingseintopf mit dicke Sauerländer Bockwurst. Ja, hast du Schmacht, brauchst du eine Wurst. Dicke Sauerländer Bockwurst in der blau-roten Dose von Metten. Wahnsinn. Wahnsinn. Das Musical mit den Hits von Wolfgang Petri. Ab Februar 2018 live im Theater am Marientor in Duisburg. Tickets unter eventim.de. Die aktuelle Aldi-Angebotsvorhersage. Chupa Chups Mini im 30er-Beutelmix. Dieses Wochenende zum Aldi-Preis von 1,39 Euro. Jeden Tag besonders. Einfach Aldi. Antenne Düsseldorf. Unsere Hits gleich nach 7. Das ist der beste Mix. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, when you dance, dance, dance, feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance, come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the music.